Tage immer kürzer werden. Beim Aussehen, als würde sie schlafen. Dann schaue ich die Schöfchen an den Schneeflocken zu, wie sie vom Himmel fallen, wie glitzerige Sterne. Schwarz oder weiss, gross oder klein, wenn wir nicht feiern, sind auch wieder dabei. Es braucht keine Geschenke, Geschenke sind mehr. Mit Liebe im Herzen sind wir ein Licht am Meer. Schleier verzaubert Land. Kinder nennt die Grossen an der Hand. Ob wir arm sind oder reich, das ist doch gleich. Die ganze Liebe von dieser Welt müssen wir uns geben, weil sie sonst fehlt. Schwarz oder weiss, gross oder klein, wenn wir nicht feiern, sind auch wieder dabei. Es braucht keine Geschenke, Geschenke sind mehr. Mit Liebe im Herzen sind wir ein Licht am Meer. Zusammen handeln, würden wir gescheiter zusammen singen und all den Traurigen unter uns Freude in die Stube bringen. Schwarz oder weiss, gross oder klein, wenn wir nicht feiern, sind auch wieder dabei. Geschenke sind mehr. Mit Liebe im Herzen sind wir ein Licht am Meer. Ob schwarz oder weiss, gross oder klein, wenn wir nicht feiern, sind auch wieder dabei.